nächste Krieg, den niemand vergisst. Der nächste Mörder, der seine Leichen gern frisst. Die Entrichtung der Jungen ruft zum jüngsten Gericht. Raff dahin jeden Krieger, der sein Leben verlässt. Schaff das Schlachtfeld, der Sieger, das uns Unkraut vernicht. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand vergisst? Dieser wird wohl der letzte sein. Der Tod holt alle seine Seelen ein. Was bringt dir die Zukunft? Was bringt dir das Morgen? Noch müder die Tage, noch größer die Sorgen. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand vergisst? Du kannst es nicht fassen, pack Kraut in die Massen. Die Vollakzeptierer, der nächsten Verlierer. Nächste Regel, die dich eine Kunst bringt. Der letzte Vogel, der sein Abschiedslied singt. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand vergisst?